Ein bekannter Philosoph dieser Zeit war René Descartes, Vater der Leib-Seele-Theorie. Diese beschreibt Körper und Seele als getrennte Einheiten, die durch das Gehirn gesteuert würden. Hier ein kurzer Auszug. Unter allem Geschaffenen nämlich gibt es wiederum nur zwei Dinge, die zu ihrem Dasein nichts anderes als Gottes Beistand bedürfen. Erstens den Geist, in Klammern die Seele oder die Denkende, und zweitens den Körper oder die ausgedehnte Substanz. Beide sind nur zufällig im Menschen miteinander verbunden. An sich haben sie nichts miteinander gemein, bedürfen sie einander nicht. Heute geht man davon aus, dass dies der Beginn der modernen wissenschaftlich-materialistischen Medizin war, in der es ausschließlich um Diagnostik und Therapie auf körperlicher Ebene geht. Das war Jahrtausende alte... Das, was Jahrtausende alte Kulturen in ihrem Heilwissen integriert hatten, wie beispielsweise die TCM und Ayurveda, wurde ab diesem Zeitpunkt von Ärzten als unwissenschaftlich charakterisiert und somit zu einer abzulehnenden Behandlungsmethode degradiert. Wir müssen allerdings gar nicht so weit gehen und uns auf anderen Kontinenten nach ganzheitlichem Heilwissen umschauen. Selbst in unserem Kulturkreis waren Körper, Geist und Seele als einheitlich zu therapierende Ganzheit nicht unbekannt. Der Schweizer Arzt und Philosoph, er arbeitete zwischen